Erster Dies ist ein Lied von David. Er floh vor seinem Sohn Absalom. Zweiter Herr, viele Menschen sind gegen mich. Viele stehen auf und greifen mich an. Dritter, viele Leute sagen, Gott hilft ihm nicht. Er bekommt keine Hilfe von Gott. Vierter, aber du, Herr, bist wie ein Schild für mich. Du gibst mir Ehre und machst mich stark. Fünfter, ich rief laut zum Herrn. Er hörte mich von seinem heiligen Berg. Sechster, ich legte mich hin und schlief ein. Ich wachte auf, denn der Herr hilft mir. Siebter, ich habe keine Angst vor vielen Soldaten. Sie haben sich um mich herum versammelt. Achter, steh auf, Herr. Hilf mir, mein Gott. Du hast meine Feinde geschlagen. Du hast die Zähne der Bösen zerbrochen. Neunter, der Herr gibt Hilfe. Dein Segen soll über dein Volk kommen.